Hi friends. Hallo Freunde. We are coming to the very last verse of this chapter. Wir kommen jetzt zum allerletzten Vers dieses Kapitels. Oh my goodness, how every Christian should desire to be able to say this. Oh du meine Güte, jeder Christ sollte das Verlangen haben, so etwas sagen zu können. Jesus says, I am doing exactly what the Father destined for me to accomplish. Jesus sagt, ich tue genau das, was der Vater für mich bestimmt hat, zu vollenden. You know, I don't know for how many years I've gotten the same message. Weißt du, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich immer wieder dieselbe Nachricht bekommen habe. How can I know what's my purpose? Wie kann ich herausfinden, was meine Bestimmung ist? You know, Jesus knew what was his purpose. Jesus wusste, was seine Bestimmung war. He knew that he had to come to overcome the works of the devil. Er wusste, dass er kommen musste, um die Werke des Teufels zu überwinden. He knew that he had to come to preach the gospel of the kingdom. Er wusste, dass er kommen musste, um das Evangelium des Königreichs zu verkünden. And he also knew that he had to bring the finished work of the cross to humanity. Und er wusste auch, dass er das vollbrachte Werk des Kreuzes der Menschheit bringen musste. And this is a struggle that so many Christians have struggled with. Und das ist ein Problem, womit so viele Christen zu kämpfen haben. They always try to figure out and try to make sure, am I really doing what the Father wants me to do? Sie versuchen immer herauszufinden und sicher zu gehen, ob sie wirklich das tun, was der Vater für sie bestimmt hat. And they're just never in peace. Sie haben einfach nie Frieden. But look, we have missed the key. Even Jesus gives it to us here. Aber schau, wir haben den Schlüssel verpasst. Sogar Jesus sagt es uns hier. So what's the key? Was ist der Schlüssel? Jesus said, I'm doing exactly what the Father has called me. Jesus sagte, ich tue genau das, was der Vater für mich bestimmt hat. Now look what he says. Und schau, was er jetzt sagt. So that the world will discover how much I love my Father. Damit die Welt erkennt, wie sehr ich meinen Vater liebe. You see, what Jesus did for the Father came out of a love relationship with the Father. Siehst du, was Jesus für den Vater getan hat, war das Resultat einer Beziehung mit dem Vater. Why do we think we can do it differently? Warum denken wir, dass wir es anders machen können? I tell you what, if Christians would spend as much time in intimate relationship with God. Ich sage dir etwas, wenn Christen so viel Zeit in einer intimen Beziehung mit Gott verbringen würden, that they are trying to figure out what God wants them to do. Wie sie versuchen herauszufinden, was Gott von ihnen will. They would have figured it out. Dann hätten sie es herausgefunden. So Jesus said the basis of my relationship is me and the Father have a love relationship. Jesus sagte, die Basis meiner Beziehung ist, dass der Vater und ich eine Liebesbeziehung haben. Now I'm at peace because I know I will always do what he wants me to do. Nun habe ich Frieden, weil ich weiß, dass ich immer das tun werde, was er von mir möchte. Think, my friend. Denk nach, mein Freund. If we would put our emphasis and our strength and our effort into love relationship with God. Wenn wir unser Augenmerk, unsere Kraft und unsere Bemühungen auf die Liebesbeziehung mit Gott lenken. Do you know what would happen? Weißt du, was dann passieren würde? We would so easily figure out everything God wants us to do. Wir würden so leicht alles herausfinden, was Gott von uns möchte. And at the end of our lives we could say. Und am Ende unseres Lebens könnten wir sagen. I have exactly done what the Father has called me to do. Ich habe genau das getan, wozu der Vater mich berufen hat. So I will not get tired to emphasize this. Ich werde nicht ermüden, das zu betonen. Guys, don't spend all your time trying to figure out what he wants you to do if you haven't first established intimacy. Verbring nicht deine ganze Zeit damit herauszufinden, was Gott möchte, dass du tun sollst, wenn du nicht zuerst eine intime Beziehung zu ihm aufgebaut hast. Because even if you could figure it out, you're gonna do it wrong. Und sogar wenn du es herausfinden könntest, könntest du es falsch machen? What does it mean? Was bedeutet das? You don't do it anymore out of intimate love for him. You do it to boost your own ego, to have your own success, to build your own ministry. Du machst es dann nicht mehr aus vertrauter Liebe zu ihm, sondern für dein eigenes Ego, für deinen eigenen Erfolg, um deinen eigenen Dienst aufzubauen. We have to stop doing things backward. Wir müssen aufhören, Dinge verkehrt herum anzupacken. Jesus said the whole world can see how I love the Father. Jesus sagte, die ganze Welt kann sehen, wie sehr ich den Vater liebe. Well, I did a radio show just recently. Vor kurzem habe ich eine Radioveranstaltung gemacht. And just before I finished the program, the lady, the interviewer, asked me something that came total surprise to me. Und kurz bevor das Programm zu Ende ging, stellte die Frau mir eine Frage, die mich völlig überraschte. Sie hatte mich über meinen Dienst befragt und über all die Bücher gesprochen und dass ich ein Prophet und ein Lehrer bin. And then she asked me, und dann fragte sie mich, wofür möchtest du am Ende deines Lebens bekannt sein? You know, this question came completely unexpectedly. Weißt du, diese Frage kam für mich vollkommen unerwartet. And I didn't have to think a very long time about this. Ich musste aber nicht sehr lange darüber nachdenken. I basically said, I want to be known as a man who loves. Im Grunde habe ich gesagt, ich möchte als jemand bekannt sein, der liebt. You see, if you are known as a man who really loves God, you will find what God wants you to do. Wenn du als jemand bekannt bist, der wirklich Gott liebt, dann wirst du herausfinden, was Gott von dir möchte. Because at the end of the day, weil wir nämlich letztendlich, love is what motivates us to do His will, not duty. Von der Liebe dazu motiviert werden, seinen Willen zu erfüllen und nicht aus dem Pflichtgefühl heraus. So we always so duty driven. Have to do His will. Have to do His will. Have to do what He has for me. Wir sind immer so pflichtgetrieben. Ich muss seinen Willen tun. Ich muss seinen Willen tun. Ich muss das tun, was er für mich hat. But if we would be love driven, wenn wir aber von der Liebe angetrieben werden, do you know what would happen? Weißt du, was dann geschehen würde? We would always do what he wants us to do because it would become natural to us. Wir würden immer das tun, was er möchte, das wir tun, weil das für uns ganz natürlich wäre. Think in a love relationship. In einer Liebesbeziehung. It's not hard to figure out what the other one wants you to do. Ist es nicht schwer herauszufinden, was der andere von dir möchte? You know, and it's no difference with God. Und mit Gott ist es nicht anders. So if you truly have a heart's desire to always fulfill what the Father has put you on this earth for. Wenn du ein wahres Verlangen im Herzen hast, immer das zu erfüllen, wofür dich der Vater auf diese Erde gesetzt hat. Let me tell you how to discover it. Dann lass mich dir erklären, wie du das entdecken kannst. Every morning when you wake up, you spend time in a love relationship with God. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, verbringst du Zeit in einer Liebesbeziehung mit Gott. One of my great mentors said this. Einer meiner großen Mentoren sagte Folgendes. I've never met him alive because he died before I ever began to do anything for God. Ich habe ihn nie in meinem Leben getroffen, da er gestorben war, bevor ich irgendetwas für Gott tun konnte. But he mentored me through his writing. Aber er war durch seine Texte mein Mentor. And here is what he said. Und er sagte, he said, when I was young and when I got saved, I think he was in his either 20 or 21 years old. Als ich jung war und errettet wurde, ich denke, er war damals 20, 21 Jahre alt. He said, I made a decision that I will never start a day without setting aside at least 1 hour for God. Er sagte, ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich keinen Tag beginnen würde, ohne mindestens eine Stunde mit Gott verbracht zu haben. Where he spends an hour in the quiet of the morning relating to God. Er verbrachte eine Stunde in der Stille des Morgens und verbrachte Zeit mit Gott. And here is the incredible thing. Und das Unglaubliche ist Folgendes. He didn't spend an hour praying and telling God everything that God needed to do for him. Er hatte diese Stunde nicht damit verbracht, zu Gott zu beten und ihm alles zu sagen, was Gott für ihn tun sollte. He spent the hour in meditation, in the Word of God, in listening. Er verbrachte diese Stunde in Meditation, im Wort Gottes, im Hören. And he made this statement. Und machte folgende Aussage. Lord, I'm here to get my orders for the day. Herr, ich bin hier, um meine Aufträge für heute entgegenzunehmen. Think about this. Denk darüber nach. So he never stressed to find out what God wanted him to do. He put his emphasis into intimate relationship with God. Er machte sich niemals Stress, um herauszufinden, was Gott möchte, dass er tun sollte. Er legte besonderen Wert auf seine intime Beziehung mit Gott. At the end of your life, you want to be able to say just like Jesus. Am Ende deines Lebens willst du wie Jesus sagen können. I've done exactly what the Father destined me to accomplish. Ich habe genau das getan, was der Vater mir aufgetragen hat zu tun. It has to start just like it started with Jesus. Es muss genauso wie bei Jesus sein. The whole world has discovered how much I love my Father. Die ganze Welt hat erkannt, wie sehr ich meinen Vater liebe. So if the whole world will know how deeply you have a love relationship with God. Wenn also die ganze Welt wissen wird, wie tief deine Liebesbeziehung mit Gott ist. The whole world will also see that you've accomplished what he put you on this earth for. Dann wird die ganze Welt auch sehen, dass du erfüllt hast, wozu du auf diese Erde gesetzt wurdest. We finished another whole chapter. Wir haben ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Now we have to think what we're going to do after this. Jetzt müssen wir nachdenken, was wir danach machen werden. Will we do a theme? Will we do another chapter? Werden wir ein Thema behandeln oder ein weiteres Kapitel? By tomorrow morning we will have figured it out. Bis morgen früh werden wir es herausgefunden haben. See you guys tomorrow. Bis morgen.